Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Weimar, 18. August 1787. Seit meinem letzten Briefe habe ich hier wenig Merkwürdiges erlebt. Ich brachte diese Zeit sehr eingezogen zu, und wenn ich sagte, angenehm, so müsste ich euch belügen. Wieland ist noch in Eisenach, bei dem bekannten Herzog Ludwig von B., der dort krank liegt. Diese ganze Reise macht ihm in meinen und in noch anderen Augen wenig Ehre. Einem höchst unwichtigen Fürsten damit zu gefallen, kann er 8 heillose Tage leben. Seine Tochter, die Professor Reinhold, ist diese Woche hier, und ich habe bei Charlotten ihre Bekanntschaft gemacht. Ein gutmütiges und ziemlich redseliges Geschöpf, das sehr natürlich sein kann und mir nicht missfällt. Es ist noch neu in Jena, und da hat es ganz erstaunlich viel Weiberchronik zu erzählen. Es liebt seinen Mann und freut sich, ihm Wert zu geben. Charlotten ist die Reinhold äußerst zugetan und würde vielleicht, wenn es sonst auf sie ankäme, ihre meiste Zeit bei ihr zubringen. Kommenden Dienstag bringen wir sie, Charlotte und ich, nach Jena zurück, wo ich vielleicht 2 oder 3 Tage bleibe und bei Reinholds wohne. Ich möchte gern seine Bekanntschaft machen und er die meinige. Auch Schütz wünscht es oder hat es vielmehr gewünscht, denn gegenwärtig liegt er gefährlich krank, dass man schon für sein Leben fürchtete. Auch ein gewisser Hufeland wird mir dort sehr gerühmt. Diese 3 Menschen will ich kennenlernen und dir also in 8 Tagen das Weitere davon schreiben. Herder ist auch bedeutend krank, ein Vomitiv zur Unzeit vermutlich genommen, soll ihm heftige Zufälle gegeben haben. Ich habe mich nur bei ihm aufgeschrieben, ihn aber nicht selbst gesehen, welches vielleicht morgen geschieht. Wie wenig ist Weimar, da der Herzog, Goethe, Wieland und Herder ihm fehlen. Dieser Tage habe ich mir von Krausen die hiesige Zeichnungsakademie zeigen lassen, wo ich gegen 30 junge Frauenzimmer, viele von Stande und alle wenigstens von den besten Bürgerlichen, beschäftigt fand. Einige selbst von den kleinsten zeichnen schon recht drollig, viele nach Antiken, davon einige gute Abgüsse hier aufgestellt sind. Ich fand hier auch einen Herrn Klauer, der hier durch seine Büsten merkwürdig ist, denn von ihm sind Goethens, Herders, Wielands Büsten geformt. Die hiesige Bibliothek ist ansehnlich und in musterhafter Ordnung erhalten. Hier ist ein Realkatalog, das jedes Buch in seinem Fache in wenigen Minuten zu finden ist. Die Geschichte und die klassischen Autoren sind vortrefflich besetzt. In Jena existieren 3 Weimarsche Bibliotheken, aus welchen der Herzog beschlossen hat, ein allgemeines Register machen und vielleicht herausgeben zu lassen. Die Humaniora wurden dann aus allen 4 hierher und die Fakultätsbücher nach Jena verlegt. Man ist sehr gefällig, einem Bücher nach Hause verabfolgen zu lassen. Ich habe gegenwärtig ein Buch daraus genommen, das du in 100 Jahren nicht erraten würdest. Locken. Ich habe eine französische Übersetzung, die von Locke selbst durchgesehen und empfohlen ist. Von der Bibliothek werde ich wenig Gebrauch machen können, denn in 10 oder 12 Tagen reise ich zu meiner Schwester nach Meiningen. Mein Herz zieht mich dahin und ich muss ihren Wunsch erfüllen. Von dieser Reise erwarte ich neue kostbare Empfindungen, Gefühle meiner Kindheit und frühen Jugend, auch heilige Pilgrimsgefühle durch die Ideen, die diesem Orte von meinem ehemaligen stillen Aufenthalt angeheftet sind. Ich werde dir gewiss etwas Interessantes für mein Herz davon zu erzählen haben. Herr von Kalb hat mir geschrieben, er kommt zu Ende September. Seine Ankunft wird das Weitere mit mir bestimmen. Seine Freundschaft für mich ist unverändert, welches zu bewundern ist, da er seine Frau liebt und mein Verhältnis mit ihr notwendig durchsehen muss. Aber seine Billigkeit und seine Stärke dürfte vielleicht durch Einmischung fremder Menschen und eine dienstfertige Ohrenbläserei auf eine große Probe gestellt werden, wenn er kommt. Ich verstehe nämlich nur in Beziehung auf die Meinung der Welt, denn der Glaube an seine Frau wird nie bei ihm wanken. Herr von Kalb kann nach dem Tode des Kurfürsten von der Pfalz der Zweite in der Armee und eine sehr wichtige Person werden, ohne dass er seine französischen Dienste dabei aufzugeben hat, wo er in 8 bis 10 Jahren Brigadier sein muss. Er ist Liebling des Herzogs von Zweibrücken, bei den Damen äußerst empfohlen und der Königin von Frankreich bekannt, welche sich gewundert hat, dass er sich nicht schon in Paris gemeldet. Alles das wundert mich nicht, aber es freut mich, dass er alles dies erreicht hat und doch der wahre, herzliche, gute Mensch bleiben durfte, der er ist. Bei dieser Gelegenheit fällt mir eine Anekdote ein, die mir neulich vom Grafen von Schall in Dresden erzählt worden. Sein Vater war ein reicher Geizhals, der ihn sehr hart und kurz gehalten, wie er noch ein Junge war. Auf der Universität sollte er mit 500 Talern ausreichen. Der Vater schickte ihm seine abgetragenen Röcke, worauf man noch die Fußtapfen des Sterns sah, der darauf gestickt gewesen. Der kleine Schall hielt das nicht länger aus, sondern ging nach Holland, wo er sich als ein gemeiner Matrose bei einem Levante-Fahrer verdingte. Er machte einige große Seereisen und ist selbst nach Ägypten gekommen. Alsdann erschien er wieder in Mannheim, nahm 120.000 Gulden nach und nach bei Wucherern auf, wovon er 300.000 verschreiben musste. In der Woche, worin sein Vater starb, wurden diese auf einem Brette bezahlt. Sein Vater hatte 900.000 im Vermögen und wie man sagt, kann der Sohn noch zu 2 Millionen reich werden. 1000 Sakrament! Bücke dich tief vor ihm, wenn du ihm begegnest. Er war in Ägypten. Bartoch habe ich kürzlich besucht. Er wohnt vor dem Tore und hat unstreitig in ganz Weimar das schönste Haus. Es ist mit Geschmack gebaut und recht vortrefflich möbliert, hat Sogleich, weil es doch eigentlich nur ein Landhaus sein soll, einen recht geschmackvollen Anstrich von Ländlichkeit. Nebenan ist ein Garten, nicht viel größer als der japanische, der unter 75 Pächter verteilt ist, welche 1 bis 2 Taler jährlich für ihr Plätzchen erlegen. Die Idee ist recht artig und das Ökonomische ist auch dabei nicht vergessen. Auf diese Art ist ein ewiges Gewimmel arbeitender Menschen zu sehen, welches einen fröhlichen Anblick gibt. Besäße es einer, so wäre der Garten oft leer. An dem Ende des Gartens ist eine Anlage zum Vergnügen, die Bertuchs Geschmack wirklich Ehre macht. Durch ein wildes, buschreiches Wäldchen, das vielleicht nicht größer als der Raum ist, den das japanische Palais einnimmt, ist ein Spazierweg angelegt, der 8 bis 10 Minuten dauert, weil er sich in Labyrinthen um sich herumschlingt. Man wird wirklich getäuscht, als ob man in einer weitläufigen Partie wäre, und einige gut gewählte Anlagen und Abwechslungen machen diesen Schattengang äußerst angenehm. Eine Grotte, die ihm zufälligerweise das Gewölbe einer Brücke über einen jetzt vertrockneten Bach dargeboten hat, ist sehr benutzt. Hier hat er einen großen Teil seines Don Quixote diktiert. Die Bertuchs müssen in der Welt doch überall Glück haben. Dieser Garten, gestand er mir selbst, verinteressiert sich ihm zu 6%, und dabei hat er das reine Vergnügen umsonst. Wie hoch musst du dieses anschlagen? Vor einigen Tagen ward ich mit Charlotten zu einem Konzert bei der Herzogin eingeladen. Die Musik war den Widerwillen aber wert, den ich hatte, hinzugehen. Der Klavierspieler Häsler aus Erfurt, von dem ich dir, glaub ich, schrieb, spielte meisterhaft. Er komponiert selbst sehr gut, der Mensch hat viel Originelles und überaus viel Feuer. Heute war er bei mir. Ich habe ihm durch einige Anschläge, die ich ihm gab, den Kopf heiß gemacht. Bei der Herzogin lernt ich den geheimen Assistenzrat Schmidt, den Vater der so berühmten Mamsell, kennen. Ein wohlwissender, gezierter und doch dabei altfränkischer Patron in Geschmack und Urteil. Weil ich erfahren hatte, dass sein Fürwitz sich sehr um mich bekümmert hatte, so habe ich mich mit Absicht an ihn gemacht und ihm gesagt, was ich wollte, dass er glauben und nachsagen sollte. Den Kapellmeister Wolf bewunderte ich auf dem Klavier. Er spielte mit Häsler eine Fuge, wie sie's nennen, zu 4 Händen. Beide machten es vortrefflich. Wie krumm doch die Menschen gehen. Die Herzogin rief mich zu sich und bedauerte, dass ich neulich nicht wohl gewesen wäre, da die Operette gegeben worden. Ich sollte sie das nächste Mal, dies wäre übermorgen, nachholen. Charlotte, um mein neuliches Wegbleiben zu entschuldigen, hatte ohne meinen Willen diese Ursache angegeben. Da ich aber übermorgen nach Jena gehe und der Tag zur Operette mir nicht bestimmt genannt worden ist, so bin ich damit verschont. Die Herzogin macht sich hier durch ein Attachement lächerlich, dass sie für einen jämmerlichen Hund einen Sänger hat, der bei Bellomo gewesen und nun in ihren Diensten ist. Er soll nach Italien reisen, und man sagt ihr nach, daß sie ihn begleiten werde. Die regierende Herzogin ist hier, ich habe mich aber noch nicht vorstellen lassen, weil es mit erstaunlichen Zeremonien verbunden ist und weil ich mich auch nicht mehr lange hier aufhalte. Es geschieht also vielleicht gar nicht, es sei denn, dass sie nach mir fragte. Ich hatte mich anfangs darauf gefreut, aber nun erfahre ich genauer, dass ich sie gar nicht allein, sondern nur in einem steifen großen Zirkel sprechen durfte, wohin ich schlechterdings nicht tauge. Charlotte hat mir schon oft falsche Nachrichten gegeben. Angenehm wird es dir sein zu hören, dass ich arbeite. Ja, endlich habe ich's über mich gewonnen, aber nicht den Geisterseher, sondern die niederländische Rebellion. Ich bin voll von meiner Materie und arbeite mit Lust. Es ist gleichsam mein Debüt in der Geschichte und ich habe Hoffnung, etwas recht Lesbares zustande zu bringen, doch darüber ein andermal. Morgen erwarte ich ein Paket Briefe von euch und gelegentlich auch Geld oder Nachricht von Geld. Hat Koch geschickt, wenn das nicht ist, so muss ich dich bitten, mir etwas zu verschaffen. Das meinige ist auf 5 Laubtaler herabgeschmolzen. Von Theatern erwarte ich immer noch Nachrichten. Schicke mir, wenn du kannst, von dem deinigen, weil ich nicht Zinsen auf Zinsen bezahlen mag. Schickt Koch, so kannst du es gleich davon abziehen und den Rest bis auf die Messe in Verwahrung behalten. Ich brauche zwischen 6 und 8 Louisdor. Schickt Koch im September nicht, so lasse ich mir von Crusius avancieren, sobald ich ihm Manuskript senden kann. Aber sei so gut und besorge, dass ich das Geld vor morgen, das ist Montag, über 8 Tage haben kann. Von hier gehen die Woche nur 2 Posten nach Leipzig, Montag und Donnerstag. An diesen Tagen kommen auch die Leipziger an. Die Montagsbriefe bringt eine Fahrende, also müsste kommenden Freitag das Geld in Dresden auf die Post kommen. Vor einigen Tagen erhielt ich auch einen Brief von einem Buchhändler oder was er ist aus Göttingen, der mir den Vorschlag tut, dass ich ihm in Kompanie mit Meißnern ein Journal schreiben möchte. Er bietet uns für den Bogen 15 Taler. Alle Monate müsste jeder 3 Bogen liefern. Vor jedes Heft sollen 2 Kupfer von Meil und was weiß ich von wem noch mehr kommen. Was hältst du davon? 45 Taler monatlich wäre nicht zu verachten, wenn... Der Mann nennt sich Siedentopf. Kennst du ihn etwa? Apropos, ich will dich und Reinhold zusammen bekannt machen. Jetzt adieu, grüße und küsse die Weiber recht herzlich von mir. Wahrlich, es ist mir doch in der Welt niemand so lieb, so teuer, so gegenwärtig meinem Herzen als ihr. Habe ich noch Zeit, so schreibe ich Huber und auch Dorschen. Wird mir Dorschen ihr Versprechen halten und einen Kopf malen? Meine Schwester muss ihn kopieren. Adieu, 1000 Mal, ich bin ewig der Eurige, Friedrich Schiller. Vergiss nicht, Kunzes von mir recht schön zu grüßen. Adieu. Notabene, ich schreibe euch so lange Briefe und ihr überhäufte, beschäftigte Leute, mir so kurze, euch Männer meine ich, denn die Minna hat mir einen großen Brief geschrieben. Ich werd ihn nächstens beantworten, er hat mir erstaunlich viel Freude gemacht, sag das der Minna.«